Als alle anderen sich zu der Arena neben dem Restaurant begaben, ging Felix nach draußen und fuhr seinen Wagen zu dem kleinen Motel. Er kam in einem Schlafzimmer unter, dessen Laken feucht waren und nach Desinfektionsmitteln rochen. Offenbar schlief er für eine Weile ein. Ihn weckten Sodbrennen und Herzjagen. Durch die Fenster drangen die Olés aus der kleinen Arena. Er stellte sich Abby vor, wie der mit wilden Gesten, rotem Gesicht und schönen Händen unter einem roten Tuch sich als Stierkämpfer produzierte. Zweifellos der erste jüdische Torero. Wenige Leute wissen, dass Mexiko viele Flüchtlinge aus Hitler-Europa aufnahm, die sich ohne Schwierigkeiten den spanisch-mexikanischen Sitten und Riten anpassten. Er stellte sich Mary vor, wie sie der Aufspielerei ihres Mannes zusah. Er musste sie sehen und so schnell wie möglich anfassen. Die körperliche Beziehung zu Mary ertrug weder die Zeit eines Traumes noch den Raum einer Trennung. Sie ertrug kein Begehren. Nervös schaute er auf seine Rolex, als er seinen Wagen in der Tiefgarage des Ministeriums einparkte. 10:10 Uhr. 10 Minuten zu spät.